Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 46, Berlin, den 12. Januar 1796. Es war mir heute doppelt erfreulich zu hören, daß Ihnen, liebster Freund, meine vorigen Briefe noch Stoff zum Nachdenken hinterlassen haben, da ich heute kaum hoffen darf, Ihnen mehr als einige Zeilen zu schreiben. Schon seit einigen Tagen war ich nicht recht wohl, und gestern, wo ich den ganzen Nachmittag und Abend in der Oper zubrachte und mich vielleicht erkältete, nahm das Übel zu, so daß ich heute medizinieren mußte. Daher ist mir der Kopf äußerst wüst, und es wird mir schwer, nur einige Gedanken zusammenzubringen. Von der Oper muß ich Ihnen doch noch einige Worte sagen. Sie gehört im Ganzen zwar wohl nicht zu den besten in Europa, indes gibt es hier eine wirklich große und talentvolle Sängerin, die Marchetti. Allein was das diesjährige Karneval auszeichnet, ist eine Tänzerin aus Wien, Madame Vigano, die wirklich jede Beschreibung übertreffen würde. Ich gäbe viel darum, wenn Sie sie sehen könnten. Eindrücke dieser Art pflegen schon durch ihre Seltenheit stark auf Sie zu wirken. Die Vigano glänzt nicht eigentlich durch die gewöhnlichen Tänzerkünste, durch große und vielfache Sprünge, sondern allein durch eine unbegreifliche Anmut und Grazie der Stellungen. Ihre sehr große Stärke braucht sie allein dazu, ihrer Grazie Fundament und Festigkeit zu geben. Sie scheint mir mehr für den niedrigern und komischen als für den pathetischen Tanz gemacht, aber in jenem besitzt sie auch eine wahrhaft rührende Naivität. Schon ihr Anzug verkündet einen edlen und schönen Geschmack. Ohne auch das feinste Gefühl zu beleidigen, lässt er fast den ganzen Körper in seiner natürlichen Anmut sehen. Ihre Tänze an sich haben wenig Charakteristisches. Überhaupt wird man gar nicht an Kunst und nur sehr wenig selbst ans Theater erinnert. Man sieht eine liebenswürdige weibliche Figur mit immer gleicher Natur, Wahrheit und Grazie, mit durchgängiger Harmonie und Einheit eine Menge wechselnder Stellungen und Gänge machen. Und wenn aller übriger Tanz bald pittoresk durch die Mannigfaltigkeit der Bewegungen, bald charakteristisch durch das, was er darstellt, wirkt, so wirkt dieser ohne jene Vorzüge, die nur vielmehr vor dem überwiegenden Verschwinden zu entbehren, durch den Charakter, den er selbst durchaus an sich trägt, gerade aber durch diese einfache und natürliche Wahrheit macht er auf mich einen ganz vorzüglichen Eindruck, und noch nie habe ich das Bild der Leichtigkeit und Grazie so rein aus einem lebendigen Anblick geschöpft. Man würde diese Tänzerin nicht mit Unrecht mit einer lebenden Antike vergleichen, wenn nicht fast alle weiblichen Antiken ein gewisses Pathos an sich trügen, das ich wenigstens bis jetzt in ihr nicht kenne, ob ich sie gleich dessen nicht unfähig halten möchte. Da die Menschen alles, was graziös und einfach ist, griechisch nennen, so erhält die Vigano diesen Namen in doppeltem Grade. Indes ist es mir auffallend gewesen, wie sehr ungeachtet jener hervorstechend einfachen Naivität Naivität, der Charakter des Modernen, ihrem Tanz aufgeprägt ist. Wahrscheinlich liegt es doch noch in etwas für das Altertum zu manieriertem und verfeinertem, in einer gewissen luxurierenden Mannigfaltigkeit der Bewegungen und Stellungen. Überhaupt ist es, wenigstens aus den uns übrig gebliebenen Resten, schwer, das Eigentümliche dieser Tänze, das edelkomische, edler Anstand ohne alles Pathos, in irgendeiner Gattung unter den Griechen wieder zu finden. Die Urbanität des Terenz, die wohl noch am besten auf den Menander und die neuere Komödie schließen lässt, ist gewissermaßen für jene Gattung zu leer, wenn sie auch immer ganz rein von demjenigen wäre, was doch schon an Unanständigkeit grenzt, was wenigstens wie die Begegnung der Sklaven nicht bloß unser, sondern das natürliche Gefühl überhaupt zurückstößt. Die echt griechische Idylle aber hat auch, zum Beispiel im Theokrit, nicht wenig echt Bäuerisches und Sizilianisches. Außer diesen beiden Gattungen bleibt nun nichts übrig als die Mimen, die im Grunde bloße Nachahmungen einzelner Szenen aus dem gemeinen Leben, vorzüglich der niedrigeren Stände waren, wo man zum Beispiel das Gespräch einiger Weiber über irgendein großes Fest, den Krankenbesuch eines Arztes oder dergleichen schilderte. Von diesen weiß man freilich zu wenig, und sie müssen noch am meisten mit einzelnen Szenen, zum Beispiel des französischen Theaters, übereingekommen sein. Aber lachen Sie nicht, wohin ich mich von der kleinen Tänzerin aus verirrt habe. Indes sollten Sie es fühlen wie ich, liebster Freund, wie selten mir der Genuss an irgendeinigem gesellschaftlichen Resonement wird, um ganz zu begreifen, wie ich in meinen Briefen an Sie immer und von jedem Gegenstand dahin zurückkomme. Mein hiesiger Aufenthalt wird wohl ziemlich noch an 3 Wochen dauern, da ich wahrscheinlich das Ende des Karnevals hier abwarte. Meine Frau vorzüglich findet doch zu viel Nahrung für ihre Liebhaberei zur Musik hier und hat noch so wenig in dieser Art gehört, dass ich schon ihretwegen gern hier verweile, so willig sie auch ist, wieder mit mir in die Einsamkeit zurückzukehren, und dann kommt ihre Kränklichkeit, meine Augenschwäche und so weiter hinzu. Sind wir indes wieder in Tegel, so bleiben wir auch bis zu Alexanders Ankunft, der uns hier besuchen will, dort. Doch ist es noch unbestimmt, wie früh oder spät diese erfolgt. 1000 Grüße von meiner Frau an Sie und die liebe Lolo. Warum bin ich nicht bei Ihnen? Sie glauben es kaum, wie sehr mich diese sehnsuchtsvolle Frage oft beschäftigt. Adieu. H.